Ein deutsches Märchen. Goldenes Brot. Es war einmal in einem winzigen Dorf, da lebte eine Frau namens Maria mit ihrer einzigen Tochter Narzissa. Maria war äußerst bescheiden und nett. Narzissa aber war genau das Gegenteil. Schau, sie war unbeschreiblich schön. Sie war wie ein lebendig gewordenes Püppchen und das Lustigste daran war, sie liebte sich selbst am allermeisten. Narzissa, könntest du mir helfen, das Brot zu backen? Ha, auf keinen Fall, Mama. Das Mehl könnte meine schönen und funkelnden Augen trüben. Ah. Narzissa, würdest du mir helfen, diese Setzlinge zu pflanzen? Was? Warum sollte ich das tun? Was ist, wenn ich den ganzen Dreck unter die Nägel bekomme? Schlimmer noch, was, wenn mein Gesicht schmutzig wird? Pfui! Nun, das war das Problem mit Narzissa. Sie fand sich zu großartig, um selbst zu arbeiten. Viele Freier kamen, weil sie Narzissa gern heiraten wollten, weil ihre Schönheit weithin bekannt war. Aber sie lehnte sie alle ab, und zwar sehr grob. Warum hast du diese Männer gestern weggeschickt? Sie schienen nett zu sein. Das kannst du nicht ernst meinen, Mama. Einer von ihnen hatte ganz kleine Augen, fast wie bei einem Vogel. Und der andere hatte eine riesige Nase. Ich würde nicht in seiner Nähe sein wollen, wenn er niest. Oh, und der Letzte. Halt, nein. Ich will nichts mehr hören. Ich konnte nur sehen, dass diese Männer wirklich nett waren. Meine Liebe, du weißt doch, dass Schönheit nicht alles ist. Mutter, du musst doch sehen, dass ich jemanden wie einen Prinzen oder einen Ritter verdiene. Ach je. Eines Nachts, als sie schlief, saß ihre Mutter an ihrer Seite und beobachtete sie. Mein liebes Kind, du bist so schön und anziehend, aber du interessierst dich für nichts anderes als deine Schönheit. In diesem Moment begann Narzissa im Schlaf zu lachen. Ihre Mutter war sehr überrascht. Wie schön. Sie muss einen wirklich lustigen Traum haben. Am nächsten Morgen, als Narzissa aufwachte, lächelte und kicherte sie. Mein kleiner Schatz, sag mir, wovon hast du letzte Nacht geträumt? Oh, Mutter, es war ein so wunderbarer Traum. Weißt du, da war dieser Prinz, der zu mir kam und sagte, dass er mich heiraten wolle. Er war in einer goldenen Kutsche gekommen. Oh. Und er war auch noch von oben bis unten in Gold gekleidet. Was für ein alberner Traum. Und weißt du, was das Beste daran war? Als ich dann mein Hochzeitskleid trug, das natürlich auch nur aus Gold war, sahen alle nur mich an. Narzissa, an diesem Traum ist nichts Wunderbares. Es war ein sehr egoistischer Traum. Ach, Mama, du weißt nicht, was du sagst. Dieser Traum hat mir klargemacht, dass ich Essen brauche, das viel besser ist als das, was ich hier zu Hause esse. Brot aus Gold. Stell dir das mal vor. Die Mutter der armen Narzissa war sehr besorgt um ihre Tochter und wie die ihr Leben führen würde. An diesem Tag besuchten zwei Freunde Narzissas Mutter. Das waren Millie und Terry. Die drei waren seit Ewigkeiten befreundet. Aber Terry und Millie hatten ein Geheimnis. Beide waren magische Wesen, etwas, von dem Narzissas Mutter nichts wusste. Terry, Millie, oh, es tut so gut, euch zu sehen. Es ist schon sehr lang her, oder? Sehr lange. Wie ist es dir ergangen? Mir geht es sehr gut. Es wäre noch besser, wenn nur... Wenn nur was? Wenn nur meine Tochter Narzissa ein bisschen vernünftiger wäre. Maria erzählte Millie und Terry alles über Narzissa und warum sie sich Sorgen um sie machte. Sie will Brot und zwar aus Gold essen. Was soll ich da nur tun? Na, vielleicht, wenn ihr Traum wahr würde. Das wäre wunderbar, nicht wahr? Naja, egal. Ich denke, mit der Zeit weiß sie, wie verrückt das ist. Sprechen wir über etwas anderes. Später winkten Melly und Terry ihrer alten Freundin zum Abschied zu, gingen und lächelten sich gegenseitig heimlich an. In dieser Nacht machten sich Mutter und Tochter bettfertig. Mutter, ich hoffe wirklich, dass mein Traum wahr wird. Oh, Narzissa. Am nächsten Tag, als Narzissa und ihre Mutter draußen in ihrem Garten waren, kam eine wunderschöne goldene Kutsche auf sie zugerollt. Die war mit Edelsteinen und Diamanten besetzt und sah ganz umwerfend aus. Als sie stehen blieb, kam ein hübscher junger Mann heraus und sah Narzissa an. Sie war völlig überrascht, wie gut der aussah. Mom! Mein Traum wird wirklich wahr! Was? Hallo, ich bin gekommen, weil ich um Narzissas Hand anhalten möchte. Aber woher kennst du ihren Namen und wer bist du? Ich bin Terence, der Engel des Glücks. Der Name und die Schönheit ihrer Tochter sind auf der ganzen Welt bekannt. Hier, ich habe ihnen ein Geschenk gebracht. Oh ja, ganz unbedingt will ich dich heiraten. Was? Aber du kennst ihn kaum. Du kannst nicht mit ihm gehen. Ach, Mutter, er ist reich und gut aussehen. Was will ich doch mehr? Terence, ich nehme deinen Antrag an. Und damit stieg sie in seine Kutsche und ritt mit dem Engel davon, ohne sich von ihrer Mutter auch nur zu verabschieden. Während der Fahrt ritt die Kutsche plötzlich durch ein magisches Portal. Dort reiste sie durch ein stürmisches Gebiet. Die Kutsche rumpelte enorm herum und Narzissa hatte große Angst. Oh je, oh nein, was ist das? Mach dir keine Sorgen, mein Schatz. All das wird bald vorbei sein. Und als er das sagte, fuhr die Kutsche durch ein anderes Portal und erreichte die Auffahrt zu einem riesigen und prächtigen goldenen Schloss. Narzissa war erstaunt über all das Schöne, was sie da sah. Wow, das ist so schön. Ich wusste, dass ich Reichtümer verdient habe. Ich wusste, es gefällt dir. Hier findest du alles, was du willst. Von den schönsten Kleidern bis zu den leckersten Speisen. Alles hier in meinem Palast. Wow, apropos Essen, ich bin wirklich hungrig nach dieser Fahrt. Ich bin am Verhungern. Kann ich etwas von diesem leckeren Essen haben? Na sicher. Das hier ist Melly. Melissa. Sie wird dir alles bringen, was du willst. Hallo, Narzissa. Ich habe schon viel über dich gehört. Du armer Schatz. Du bist hungrig, nicht wahr? Komm, lass uns zum Esstisch gehen und ich bringe dir etwas zu essen. Oh, danke. Sie gingen ins Esszimmer. Und dort auf dem Tisch stand das fantastischste Essen, das Narzissa jemals gesehen hatte. Das Essen sieht toll aus. Weil es toll ist. Die Marmeladen bestehen aus Rubinen, die Salate aus Smaragden und das Brot da drüben aus Gold. Goldenes Brot? Wie schön. Diese Marmelade wird mit dem Brot schön aussehen und schmecken. Sie nahm eine Scheibe mit der Rubinmarmelade und nahm einen großen Bissen. Au, au, au! Das ist so hart! Ich kann das nicht essen! Nun, es ist Brot aus Gold. Und zwar das Beste. Aber wenn du es nicht essen kannst, soll ich dir vielleicht Silberbrot bringen? Silber? Pfui! Warum isst du nichts anderes? Aber ich will normales Brot. Brot, das ich essen kann. Habt ihr das nicht? Nein. Die Verlobte meines Herrn soll nur Gold essen. Du sollst doch nur das Beste haben. Narzissa sah sich das Essen an, aber sie war traurig. Denn das alles war ganz und gar ungenießbar. Sie fing an zu weinen. Oh, lass mich gehen. Ich will das nicht. Aber das Essen ist wirklich gut. Hier, probiere von den goldenen Kartoffeln. Die sind wirklich gut. Und nachdem du mich geheiratet hast, musst du das alles essen. Ich dachte, du magst ausgefallene Dinge. Nein, nein, ich will dich nicht heiraten. Ich will nach Hause gehen, zu meiner Mama. Lass mich gehen nach Hause. Melissa und Terence sahen sich an und zwinkerten. Nun, wenn du das wirklich willst, bringe ich dich nach Hause. Terence nahm die weinende und unglückliche Narzissa mit nach Hause. In der Kutsche begann sie tief über die Entscheidungen nachzudenken, die sie getroffen hatte. Als sie zu Hause ankam, rannte sie los, um ihre Mutter zu umarmen, die traurig im Haus saß. Mama! Mama, ich bin wieder da! Narzissa? Oh, meine süße Tochter, ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Oh, Mutter, ich liebe dich so sehr und du hattest recht. Aussehen und Reichtum sind nicht alles. Das Goldbrot war nutzlos, weil ich es nicht essen konnte. Und der Mann, obwohl er hübsch war, interessierte er sich überhaupt nicht für mich. Aber meine Liebe, dir ist klar, dass du genau so mit den anderen umgegangen bist. Ich weiß. Es tut mir so leid, wie ich mich verhalten habe, Mama. Gut. Jetzt ist es gut so, seit du deinen Fehler eingesehen hast. Komm, lass uns etwas Leckeres essen. Von diesem Tag an änderte Narzissa ihr Verhalten. Es war am Anfang nicht ganz leicht, aber langsam und stetig wurde sie sehr viel netter. Eines Tages kamen Melly und Terry vorbei, um Maria zu treffen. Oh, hallo ihr zwei. Also Maria, sag uns, wie geht es Narzissa jetzt? Maria erzählte beiden alles, was passiert war. Und sie hat sich seitdem so sehr verändert. Hat sie? Ich denke, sie wird jetzt kein Goldbrot mehr wollen, oder? Weißt du, Terry, du siehst tatsächlich ein bisschen wie dieser Engel aus. Oh, was sage ich? Wie könntest du es sein? Ihr zwei seid so nett. Hahaha.